alles zu mir. Heut Nacht, heut Nacht. Warum bist du fortgeblieben gestern Nacht? Immer wollten wir uns lieben. Wir uns streiten.